Wiedergesehen hat er seine Verlobte, seine heutige Frau, erst im Gerichtssaal. Dort war sie als Zeugin aufgerufen und gefragt worden, ob sie von seinen Fluchtabsichten wusste. Und sie hatte wahrheitsgemäß Nein gesagt. Im Vergleich zu diesem Moment waren ihm alle Fragen der Bauphysik leicht erschienen. Und ihm war klar geworden, dass er in seine Prüfung hineingeschwommen war, anstatt sich von ihr zu entfernen. Das Schwimmen aber ist immer das Gleiche. Später hatte er seine Verlobte gebeten, ihm ein Buch über Bauphysik ins Gefängnis zu bringen. Er hatte das Buch studiert und anschließend unter den Mithäftlingen Lehrgänge in diesem Fach abgehalten. Der Anteil an Männern aus dem Baugewerbe, die im Gefängnis saßen, war zu der Zeit höher als üblich, denn beim Errichten der Mauer hatten etliche Arbeiter versucht, auf die andere Seite des eigenen Bauwerks zu gelangen. Nach der Zeit im Gefängnis war er zu seinem ehemaligen Professor gegangen, hatte darum gebeten, die Prüfung extern ablegen zu dürfen, hatte sie spielend bestanden, das Studium aber nicht wieder aufgenommen. Jetzt scheint seine Frau sich beruhigt zu haben. Sie klirrt mit den Gläsern, ist wohl aufgestanden und beginnt abzuräumen. Als er sich umdreht, sieht er durch den Vorhang der Weidenzweige, wie sie mit einem Tablett in den Händen gerade im Werkzeugschuppen verschwindet. Sein Blick fällt auf die weißen Blumenampeln aus Plaste, die sie in die Bäume gehängt hat. Die Ampeln sind angeleuchtet von der Laterne und in ihrer Künstlichkeit noch viel weiter entfernt von der Nacht als das Licht selbst. Der Schuppen, in dem seine Frau und er sich unter die Werkzeuge eingeordnet haben, steht im Dunkel. Das Abkommen mit der Hausherrin wird nur noch provisorisch aufrechterhalten, seit die Erben des vormaligen Besitzers ihren Anspruch auf das Grundstück angemeldet haben. Wie die Ferienunterkunft selbst ist auch das Unterpachtverhältnis jetzt nur noch eine Zwischenlösung, so hat es die Hausherrin genannt. Wenn die Eigentumsverhältnisse zugunsten der Erben geklärt sein werden, müssen sie raus, er und seine Frau. So ist es vereinbart. Aber wann das sein wird, weiß keiner. Unterpächter, das hört sich ein bisschen an wie Unkraut, hatte seine Frau nach dem Gespräch mit der Hausherrin gesagt. Und irgendwie hängt seitdem für ihn dieser Begriff Unkraut mit dem Glück zusammen, das er hier beim Segeln empfindet. Das Glück wächst aus der Unordnung heraus, so wie die Unendlichkeit aus dem endlichen See herauswächst, dem er jetzt den Rücken kehrt. Er und seine Frau verbringen ihre Wochenenden in einem Werkzeugschuppen, binden ihr Segelboot an einen Steg, der ihnen nicht gehört, und sind dennoch, würde er sagen, ganz und gar glücklich auf dieser unter Vorbehalt geborgten Parzelle. Wäre ihm damals die Flucht geglückt, hätte er das Studium im Westen wahrscheinlich geschafft. Seine Zeichnungen von den Toten jedenfalls hatte das Museum für Stadtgeschichte sofort angekauft, nachdem die Katakomben geöffnet, die Toten verlegt und die Kirche wieder aufgebaut worden war. Nach der Zeit im Gefängnis aber war er im Osten, wie nicht anders zu erwarten, zur Läuterung in die Produktion geschickt worden, in eine Möbelfabrik. Eigentlich hatte das ein Übergang sein sollen, eine Zwischenlösung. Ein halbes Jahr später hätte er das Studium auch hier wieder aufnehmen können. Er war aber aus eigenem Entschluss als einfacher Arbeiter in der Fabrik geblieben. Die Zwischenlösung hatte sein ganzes Leben gedauert, bis jetzt, zum Beginn seiner Rente. Wenn das Gespräch darauf kam, sagte er immer, er habe einfach gemerkt, dass ihm die praktische Arbeit lieber sei als das Studieren. Was weiß man? Während er die schwankenden Bretter des Stegs unter seinen Schritten spürt, denkt er, dass es schön wäre, wenn es seiner Frau und ihm gelingen würde, zu sterben, bevor über das Eigentum endgültig entschieden ist. Denn dann könnte der Redner auf der Trauerfeier sagen, sie hätten bis zuletzt dem, was sie liebten, nachgehen können, dem Segeln. Der Gärtner. Im Dorf wird erzählt, dass die Tochter des Hauses nächtens gesehen worden sei, wie sie mit einigen Burschen auf dem Steg der Dampferanlegestelle gesessen und geraucht und getrunken habe. Besonders bei Vollmond steige sie gern, ohne dass ihre Eltern oder ihre Großmutter davon wüssten, über das Gitter des kleinen Balkons vor ihrem Fenster, klettere über den Fensterrahmen des Stubenfensters und eine Räuberleiter, die der Gärtner ihr mit seinen Händen hinhalte, hinunter und später auf demselben Weg auch wieder hinauf.